Am 3. Mai gab es im Kim Il-sung-Stadion in Pyongyang das zweite Spiel zwischen den DFK-Fußballmannschaften Kiwanza und 25. April, die zur Gruppe 9 Ostasien-Region des AFC-Pokalturniers 2017 gehören. Das Spiel ging mit 2:2 zu Ende.